بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal die Punkte besprochen, die zur Tilgung der Sünden im Diesseits führen. Und das waren Taube, also die Reue, Al-Istighfar, also die Bitte um Vergebung, Al-Amalus Salih, also die guten Taten, und Al-Ibtila, also die Schicksalsschläge. Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah sagt nun, sollten diese vier nicht genügen, um ihn zu säubern und zu retten, also sollten diese vier Aspekte nicht ausreichen. Wir haben gesagt, was wäre zum Beispiel ein Grund, dass die Taube nicht ausreicht, dass die Reue nicht ausreicht zum Beispiel, was wäre das für ein Grund, dass sie nicht richtig ist. Ja, und das werden wir inshallah noch detaillierter sehen in der Stufe Taube. Und zwar die Fehler oder die Krankheiten einer Reue, dass sie zum Beispiel nicht für Allah sind. Ja. Wenn diese vier also nicht ausreichen, nicht genügen, und ihn, um ihn zu säubern und zu retten, sodass es keine aufrichtige Reue war, und zwar jene, die umfassend und wahrhaftig ist, und die Bitte um Vergebung nicht vollständig war, eben welche mit der Unterlassung der Sünde und dem Bedauern einhergeht, denn das ist die nützliche Bitte um Vergebung, nicht etwa die Bitte desjenigen, in dessen Hand das Glas Wein ist und er um Vergebung bittet, um danach das Glas in den Mund zu nehmen. Und wenn die guten Taten ihrer Anzahl und ihrer Art nicht genügend sind, um zu tilgen, und ebenso die Schicksalsschläge, wenn dies alles so ist, dass sie nicht ausreichen, dass sie nicht genügend sind, dann muss er in der Welt des Barzach gesäubert und gereinigt werden. Al-Barzach ist die Welt, die zwischen Ad-Dunya und zwischen Al-Akhira ist. Also die Welt im Grab. Die Welt zwischen Ad-Dunya und die Welt zwischen Ad-Dunya und dem Auferstehen. Und das ist eben das Leben im Grab. Dann wird er in der Welt des Barzach gereinigt, und zwar durch dreierlei Dinge. Erstens das Verrichten der Gläubigen des Bestattungsgebets. Das ist ein Grund, warum der Mensch die Sünden vergeben bekommt, dadurch, dass die Lebenden das Bestattungsgebet, Salatul Janaza, beten. Zweitens die Prüfung im Grab. Wir werden sehen, was dies bedeutet. Und drittens, was dem Verstorbenen an guten Taten geschenkt wird. Fangen wir nun an mit dem Verrichten des Bestattungsgebets. Der Prophet ﷺ sagte, jeder Muslim, der stirbt und an dessen Totengebet oder Bestattungsgebet sich 40 Männer beteiligen, die niemanden neben Allah beigesellen, denen erlaubt Allah für ihn die Fürsprache zu halten. Und das ist etwas Wunderbares. Walillahi alhamdu wal minna. Das heißt, wenn du stirbst, als Muslim natürlich, denn wer nicht als Muslim stirbt, hat natürlich keine Chancen, nach dem Tod gerettet zu werden. Wer nicht an Allah azza wa jal glaubt und an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt und an die Engel glaubt und an die Bücher glaubt und an den Tag der Vorbestimmung, an den Tag der Abrechnung, und an die Vorherbestimmung, wer nicht an alle Aspekte des islamischen Glaubens glaubt, der wird natürlich Yawm al-Qiyamah keine Rettung finden, keine Gnade spüren und keine Möglichkeit besitzen, ins Paradies zu gelangen. Das heißt aber, wer an Allah glaubt, wer Muslim ist und stirbt und 40 Menschen beten dann, verrichten dann das Bestattungsgebet, denen erlaubt Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyamah für diesen Menschen Fürsprache einzulegen. Das heißt, Allah azza wa jalla erlaubt diesen Menschen dann, dass sie sagen, ja Allah, bitte sei mit ihm gnädig, denn wir bestätigen, dass er ein Muslim war. Denn ein Muslim verrichtet das Bestattungsgebet nur für einen Muslim. Wenn es ein Nicht-Muslim ist, der gestorben ist, dann wird auch kein islamisches Bestattungsgebet verrichtet, das ist klar. Und hier ist natürlich eine wichtige Angelegenheit, mit der man nicht spielen darf, und zwar die Diskussion, ob einer, der nicht betet, ob er nun Muslim bleibt oder dadurch, dass er nicht betet, aus dem Islam austritt. Da sind die islamischen Rechtsschulen unterschiedlicher Ansicht. Und es ist, wir sind hier jetzt nicht in einem Fiqh-Ders, dass wir diese Ansichten uns näher uns anschauen, aber die Gelehrten, selbst diejenigen, die sagen, er ist ein Muslim, die sagen, ein Imam, also einer, der eine große Stellung hatte, sollte aber doch nicht vorbeten, beziehungsweise sollte doch nicht an einem Bestattungsgebet teilnehmen für einen Verstorbenen, der nicht gebetet hat. Warum? Um zu zeigen, also um den anderen Menschen zu zeigen, dass dies nicht schlimm ist. Er selbst hat nicht gebetet in seinem Leben. Warum sollte dann ein anderer für ihn beten? Wenn er selbst sein ganzes Leben durch seine Taten sagt, ach, weg mit dem Gebet, lass mich in Ruhe, ich will nicht beten. Warum sollten dann die anderen für ihn beten? Und das ist eine fatale Sache, möge Allah azza wa jalla uns recht leiten und uns ein gutes Ende geben. Ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist, wie kriege ich denn diese 40 Leute zusammen? Das ist eine wichtige Frage. Wir sind jetzt in einem nicht-islamischen Land. Ja, und die Mehrheit der Bevölkerung sind nicht Muslime. Wir sind nicht in einem islamischen Land. In islamischen Ländern, da siehst du natürlich viele, viele Menschen, die dann am Bestattungsgebet teilnehmen. Die Antwort lautet, ein Muslim muss Kontakt zur Moschee haben. Woher soll er sonst diese Leute zusammenbekommen? Wenn du regelmäßig zur Moschee gehst, ob nun das ein Mann ist oder eine Frau ist, wer bekannt ist in der Moschee, er kommt regelmäßig in die Moschee, er engagiert sich in der Moschee, er ist bekannt in der Moschee oder sie ist bekannt in der Moschee, sie kommt regelmäßig, sie ist bekannt bei den Schwestern. Wenn die Frau dann stirbt, dann wird sich das sehr, sehr schnell herumsprechen. Unsere Schwester sowieso ist gestorben oder unser Bruder sowieso ist gestorben. Dann wird man natürlich auch viele Leute finden, die für einen das Gebet verrichten, wenn Allah das erlaubt. Natürlich, wenn du irgendwie auf den Bergen stirbst, dann wirst du es wohl schwer haben. Ja. Aber wenn du in einem Land lebst, wo Moscheen existieren und du stirbst in der Nähe, dann wird es etwas einfacher sein für dich, dass du eine Menge an Menschen findest, die für dich das Totengebet verrichten. Das Bestattungsgebet, was ist denn das, bitteschön? Das Bestattungsgebet ist ein Gebet ohne Verbeugung und ohne Niederwerfung. Also man macht weder Rukua, man verbeugt sich nicht und man wirft sich nicht nieder. Man geht nicht nach unten zur Niederwerfung, zum Sujud, sondern man bleibt bei dem Gebet, Salatul Janaza, stehen. Wie funktioniert das? Und zwar besteht Salatul Janaza aus der viermaligen Aussprache des Takbir. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten bei den Rechtsschulen. Die einigen sagen mehr. Aber im Grunde genommen können wir davon ausgehen, dass es viermaliges Aussprechen des Takbir. Also was ist Takbir? Allahu Akbar. Also der Imam beginnt das Gebet und sagt Allahu Akbar und beginnt das Gebet. Nach dem ersten Takbir liest man was? سورة الفاتحة. Man liest سورة الفاتحة nach dem ersten Takbir. Nach dem zweiten Takbir, der Imam sagt jetzt noch einmal Allahu Akbar, nun liest man was? Oder was sagt man auf? As-Salatu al-Ibrahimiyya. Also die Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Das ist die Sunnah. Dann gibt es einen dritten Takbir. Und hier macht man Dua für diesen Verstorbenen. Und ein Dua möchte ich hier mal vortragen. Und zwar sagt der Betende nun, ja, ob das der Imam ist oder hinter dem Imam, also nach dem dritten Takbir, spricht man folgendes Bittgebet aus. Man sagt, O Allah, vergib ihm und sei ihm barmherzig. Bewahre ihn, verzeihe ihm, bereite ihm einen ehrenhaften Empfang. Erweitere sein Grab, wasche ihn mit Wasser, Schnee und Hagel. Reinige ihn von Fehlern, wie du das weiße Gewand von Schmutz gereinigt hast. Ersetze ihm seinen Aufenthalt durch einen besseren Aufenthalt, seine Angehörigen durch bessere Angehörige und seine Gattin durch eine bessere Gattin. Gewähre ihm den Eintritt in das Paradies und bewahre ihn vor der Pein des Grabes und der Pein des Höllenfeuers. Das ist also der Dua, den man ausspricht, natürlich also nicht auf Deutsch, ja, auf Arabisch, den man aussprechen sollte, für diesen Verstorbenen. Dann macht man einen vierten Takbir, also nochmal Allahu Akbar zum vierten Mal und beendet das Gebet. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alles natürlich im Stehen. Ja? Das ist das Bestattungsgebet. Salatu al-Janaza. Das war jetzt der Lohn für denjenigen, der verstorben ist. Allah Azza wa Jalla erlaubt diesen 40 Menschen und mehr, dass sie für ihn Fürsprache halten. Und wir sehen, was für ein Dua sie sagen. Der Lohn für den Betenden, der dieses Bestattungsgebet verrichtet, ob als Imam oder Ma'mum, hinter dem Imam, da sagte der Prophet alaihi salatu wassalam, wer das Bestattungsgebet verrichtet, der bekommt einen Berg voll Belohnung. Und wer dem Verstorbenen folgt, bis er beigesetzt wird, der bekommt einen Berg voll Belohnung. Also du bekommst einen Berg voll Belohnung für das Gebet, für das Bestattungsgebet. Und du bekommst einen zweiten Berg voll Belohnung für die Begleitung des Verstorbenen bis zur Grabstätte, bis er beigesetzt wird, bis er beerdigt wird. Und deswegen ist das etwas, was ein Muslim natürlich auf jeden Fall sich nicht entgehen lassen darf. Wenn man hört, wenn man mitbekommt, jemand ist gestorben, ein Muslim ist gestorben, dann sollte man hin. Gut, jetzt gibt es eine bestimmte Sache wegen dem Gebet noch einmal. Es ist nicht angebracht, zu fragen, hat er gebetet, hat er nicht gebetet. Wenn du es nicht weißt, dann ist es für dich einer, für den du das Gebet verrichtest. Man soll jetzt nicht eine Untersuchung starten. Hey Jungs, habt ihr den Beten gesehen? War der oft oder war nicht oft? Und was hat er so? Hat er gearbeitet? Nicht. Und hat er halal? Nicht. Haram. Man fängt jetzt nicht an zu fragen. Wenn du schon wusstest, ja, das ist mein Nachbar, den kenne ich, der betet nie. Ja? Und wenn du der Ansicht bist, dass jemand, der nicht betet, kein Muslim ist, dann verrichtest du nicht das Gebet. Aber dass wir herausfinden müssen, ja, Sekunde mal, bevor er anfängt zu beten, fragen wir mal die Leute, das ist nicht die Sunna des Propheten alaihi as-salatu wassalam, und das sollte man auch so nicht machen. Das war also der erste Grund, warum der Mensch nach dem Tod, zur Vergebung kommt, also das Gebet, das Bestattungsgebet, das die Menschen, die Überlebenden, für ihn verrichten. Die zweite Angelegenheit war die Prüfung im Grab. Das Grab, liebe Geschwister, ist tatsächlich ein Leben für sich. Und die Gefährten und die Tabi'in, also die Generation nach den Gefährten, und alle Gelehrten der frommen Menschen, diese alle haben sich gefürchtet vor der Stätte im Grab, denn du weißt nicht, was dich erwarten wird. Und Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat uns berichtet, was denn passiert, wenn ein Mensch stirbt. Und was passiert, wenn er ins Grab gelangt. Und diesen Hadith, der etwas länger ist, möchte ich euch einmal vortragen. Und wir werden inshallah ab und zu mal bei einigen Punkten etwas näher darauf eingehen. Und zwar, bevor wir dazu kommen, erst einmal, Uthman radiallahu an, zu seiner Art gehörte, wenn er an einem Grab stand, ja, wenn er einen Menschen zur Grabstätte, zum Friedhof begleitet hat, fing er an zu weinen, bis sein Bart ganz nass wurde. Ja, ob er jetzt den Friedhof besucht hat oder bei einer Beerdigung dabei war, hat er immer geweint. Dann hat man ihm gesagt, wenn du das Paradies und die Hölle erwähnst, weinst du nicht. Doch nun weinst du. Ja, sie haben gesagt, ja normalerweise, wenn du die Hölle hörst, ja, und das Paradies, was man aber, da könnte man denken, dass man weinen sollte, weil man hat Furcht vor der Hölle, man hofft auf die Gnade Allahs Azza wa Jal. Aber da weinst du nicht, sondern immer nur, wenn das Grab erwähnt wird. Dann sagte er, radiallahu an, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, das Grab ist die erste der Stätten des Jenseits. Ist die erste aller Stätten des Jenseits. Das ist die erste Station des Jenseits. Wer hier gerettet ist, dem wird es danach einfacher ergehen. Doch wer nicht davon gerettet wird, dem wird es danach schlimmer ergehen. Ja, also das heißt, wenn es dir im Grab gut geht, dann kannst du davon ausgehen, dass es danach immer besser werden wird, inshallah. Aber wenn es dir schlecht geht im Grab, möge Allah uns davor bewahren, möge Allah uns vor der Strafe im Grab bewahren, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es dir schlechter ergehen wird, möge Allah uns davor bewahren. Al-Bara ibn Azib radiallahu an berichtete und sagte, wir gingen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hinaus, um an einem Begräbnis eines Mannes, der Ansar, wer sind die Ansar? Bitte? Die Sahaba, die Gefährten, die in Medina gelebt haben und die Flüchtlinge aus Mekka, die man wie nennt? Al-Muhajirun, empfangen haben. Empfangen und beschützt haben. Das sind die Ansar. Also, um an einem Begräbnis eines Mannes der Ansar teilzunehmen. Wir kamen an dem Grab an, aber der innere Raum war noch nicht vorbereitet. Also das Grab selbst war noch nicht ganz vorbereitet. Also setzte sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nieder und wir setzten uns so aufmerksam um ihn herum, als ob Vögel auf unseren Köpfen sitzen würden. Das ist ein Ausdruck, wann könnte ein Vogel auf deinem Kopf sitzen? Also was heißt sitzen? Drauf bleiben und nicht wegfliegen? Wenn du dich nicht bewegst. Ja, das ist also eine Andeutung darauf, dass kein Mensch sich bewegt, als ob Vögel auf den Köpfen wären. Er hatte einen Stock in seiner Hand, alayhis salatu wassalam, mit dem er auf dem Boden zeichnete. Dann begann er zum Himmel zu sehen, alayhis salatu wassalam, seinen Blick aufrichtend. Schließlich sagte er zwei oder dreimal, such Zuflucht bei Allah vor der Peinigung des Grabes. Also Ar-Rasul alayhi salatu wassalam saß und er hatte einen Stock in der Hand und dann schaute er hinauf und dann sagte er, such Zuflucht, also ista'idu, also such Zuflucht von der Peinigung des Grabes. Dann erklärte er, wahrlich, wenn der gläubige Diener diese Welt verlässt und die folgende betritt, also wenn der Mensch stirbt, er verlässt dieses Diesseits und er geht über in das Jenseits, die erste Station des Jenseits, also Al-Barzakh. Dann steigen Engel von den Himmeln zu ihm herab, ihre Gesichter weiß mit der Helligkeit der Sonne und Beerdigungstücher und Gerüche des Paradieses mit sich tragen. Also die kommen, diese Engel kommen, hell, und sie kommen mit Tüchern aus dem Paradies. Sie sitzen vor ihm, vor dem Menschen, der nun sterben wird, in einer Entfernung, soweit das Auge sehen kann. Dann kommt der Engel des Todes, Malakul Maut, alayhis salam, zu der Person, setzt sich zu seinem Kopf und sagt, O gute Seele, komm heraus zur Vergebung und zum Gefallen deines Herrn. Ar-Rasul alayhis salatu wasalam sagte dann, daraufhin fließt die Seele aus dem Körper, wie Wasser aus der Öffnung eines Trinkschlauches fließt. Der Engel des Todes empfängt kaum die Seele in seinen Händen, worauf die anderen Engel sie von ihm nehmen und sie in duftende, wehende Tücher hüllen. Aus der Seele, die nun herausgekommen ist, strömt ein Duft wie der schönste Duft von Moschus, also Misk, ja, den man auf der ganzen Erde finden könnte. Die Engel steigen mit dieser Seele empor, keinen Schwarm von Engeln passierend, ohne sie fragen zu hören, wer ist diese wunderbare Seele? Also die Engel steigen nun empor mit dieser Seele. Und jedes Mal, wenn Engel kommen, wenn sie Engel begegnen, fragen diese Engel, wer ist denn diese wunderschöne Seele, die so schön riecht und so gut duftet? Sie antworten, so und so, also Fulan ibn Fulan, das heißt also, es ist eine Person, Sohn des so und so, und sie nennen ihn mit den schönsten Namen, mit denen sie während ihres weltlichen Lebens bekannt waren. Also sie benutzen dann den besten Namen, den du dir eben in diesem Welt immer gewünscht hast. Du möchtest immer, dass die Leute dich so nennen. Und so nennen sie sich dich dann. Beim Erreichen des ersten Himmels, wenn die Engel nun diese Seelen emporheben, verlangen die Engel die Öffnung für die Seele, damit sie weiter gelangen, welche gewährt wird. Also es wird ihnen erlaubt, weiter zu steigen. Die Seele wird nun begleitet von den Engeln jeden Himmels, bis sie den Himmel darüber erreicht und schließlich im siebten Himmel ankommen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige und Majestätische, zu den Engeln, platziert die Akte meines Dieners oder das Buch meines Dieners in Illiyun. Illiyun ist der Platz oder sind die Schriften von den Menschen, die Gutes getan haben in dieser Welt. Ja? Das ist der Platz, wo die Taten aufgeschrieben werden oder behalten werden oder aufbewahrt werden von denjenigen Menschen, die Gutes getan haben in ihrem Leben. Sie wird nun im Illiyin oder Illiyun platziert, worauf der Befehl erschallt, bringt sie zurück zur Erde, also die Seele. Denn wahrlich, ich habe der Menschheit versprochen, dass ich sie zur Erde zurückbringen werde, wie ich sie aus der Erde erschaffen habe. Und ich werde sie noch ein weiteres Mal aus ihr hervorbringen. Dann wird die Seele zur Erde zurückgebracht, zurück in ihren Körper. Der Körper ist aber nun wo? Der Körper ist jetzt im Grab. Also kommt die Seele zurück in den Körper. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam sagte, wahrlich, der Verstorbene hört die schlurfenden Füße seiner Gefährten, die der Beerdigung beigewohnt haben, wenn sie sich abwenden und das Grab verlassen. Also diejenigen, die bei der Beerdigung dabei waren, wenn sie dann gehen, hört das der Verstorbene, wie sie, so langsam aber sicher, sich von diesem Platz entfernen. Daraufhin kommen zwei Engel zu ihm und setzen ihn auf und beginnen ihm Fragen zu stellen. Sie sagen, wer ist dein Herr? Er antwortet, Allah ist mein Herr. Sie fahren fort, was ist deine Religion? Er antwortet, Islam ist meine Religion. Dann fragen sie ihn, wer ist der Mann, der dir gesandt wurde? Und er antwortet, er ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Schließlich fragen sie ihn nach seinen Taten, worauf er antwortet, ich habe Allahs Buch gelesen und daran geglaubt. Bei der Antwort des Gläubigen zu diesen Fragen hört man eine Stimme in den Himmeln, die sagt, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen, also kleidet ihn in die Kleidung des Paradieses, breitet für ihn die Ausstattung des Paradieses aus und öffnet ein Fenster mit Blick auf das Paradies für ihn. Daraufhin wird er von einer Brise frischer Luft und Duft eingehüllt, während die Fläche seines Grabes für ihn ausgebreitet wird, soweit das Auge reicht. Vor ihm erscheint ein Mann mit einem wundervollen Gesicht und schöner Kleidung, der einen herrlichen Duft verströmt. Er sagt zu der Seele, jubel oder freue dich über die Neuigkeiten, die dich erfreuen werden. Juble über Allahs Gefallen und sein Paradies, dessen Genüsse und Wonne niemals enden. Dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. Der Verstorbene sagt zu ihm, und wer bist du, dessen Gesicht erfreuliche Nachrichten überbringt? Er sagt dann, ich bin deine guten Taten. Also verkörpert in einer Person. Wenn die Seele sieht, was es im Paradies gibt, schreit sie, mein Herr, eile mit der Ankunft der Stunde. Lass die Stunde jetzt ankommen. Die soll jetzt schon beginnen. Yawm al-Qiyama soll jetzt schon beginnen. Warum? Weil er sieht ja, was ihn erwartet für Firdaus oder was ihn erwartet für Jannah, je nachdem, welche Stufe er erreichen wird. So dass ich mit meiner Familie und Reichtum vereint sein kann. Darauf freut sich der Muslim, darauf freut sich derjenige, der in diesem Leben an Allah Azza wa Jal geglaubt hat, an seinen Gesandten geglaubt hat, sallallahu alaihi wasallam, und aufrichtiges tat. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, wenn der ungläubige Diener dabei ist, diese Welt zu verlassen und die nächste zu betreten, wenn nun derjenige, der nicht Muslim ist, stirbt, beziehungsweise wenn derjenige, der im Grab bestraft wird, ja, dessen Taten nicht ausreichend waren, dessen Taten nicht gut waren, auch wenn er Muslim ist, wenn der ungläubige Diener dabei ist, diese Welt zu verlassen und die nächste zu betreten, steigen mächtige und strenge Engel von den Himmel zu ihm herab. Ihre Gesichter schwarz und raue Streifen Stoff aus der Hölle mit sich tragen. Also raue Stoffe aus der Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Sie sitzen vor ihm in einem Abstand, soweit das Auge reicht. Dann kommt der Engel des Todes, a.s., zu der Person, setzt sich zum Kopf des Ungläubigen und sagt, O verdorbene Seele, komm heraus zum Ärger und zur Rache deines Herrn. Die Seele im Körper des Ungläubigen überkommt schreckliche Angst, sie will nicht raus. Worauf der Engel des Todes sie mit Gewalt herauszieht, wie viel zackige Stäbe aus nasser Wolle gerissen werden. Das geht nicht einfach. Ja, dann kommen diese Zacken da nicht einfach so heraus. Wie viel zackige Stäbe aus nasser Wolle gerissen werden, Arterien und Nerven mit sich ziehend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Engel des Todes empfängt kaum die Seele in seinen Händen, worauf die anderen Engel sie von ihm nehmen und sie in rauen Stoffen hüllen. Aus ihr strömt der schlechteste Geruch, der auf dem Angesicht der Erde gefunden werden könnte. Sie steigen mit ihm hoch, keinen Scham von Engeln passierend, ohne gefragt zu werden, wer ist diese hässliche Seele? Sie antworten, so und so, der Sohn von so und so, und sie nennen ihn mit dem schlimmsten Namen, mit dem er in dieser Welt bekannt war. Wenn sie den untersten Himmel erreichen, erbitten sie, dass dieser für sie geöffnet wird, aber das Gesuch wird abgelehnt. An diesem Punkt rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ayah, gewiss denjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet und sie werden nicht in den Paradiesgarten eingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und das ist natürlich unmöglich. So vergelten wir den Übeltäter. Danach sagte er, alayhi salatu wassalam, dann sagt Allah, der Allmächtige und Majestätische, zu den Engeln, platziert das Buch oder diese Akte in Sijjin, also das Gegenstück zu der Akte des Gläubigen, Menschen, also Illiyin. Platziert ihre Akte in Sijin, in der niedersten Erde. Auf diesen Befehl hin wird die verstorbene, ungläubige Seele vom Himmel hinuntergeworfen. Ja, also wird nicht sanft hinuntergebracht. Sie wird hinuntergeworfen, bis sie in ihrem Körper landet. Dann rezitierte der Prophet ﷺ den Vers, und wenn einer Allah etwas beigesellt, so ist es, als ob er vom Himmel herunterfiele und er dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einem fernen Ort hinabgeweht würde. Dann kommen zwei Engel zu ihm, streng im Verhör, setzen ihn auf und beginnen ihn zu fragen, wer ist dein Herr? Und er sagt, ich weiß es nicht. Sie fragen ihn weiter, was ist deine Religion? Und er antwortet wieder, ich weiß es nicht. Also fragen sie ihn dann, was sagst du über den Mann, der zu euch geschickt wurde? Und er sagt wieder, ich weiß es nicht. Darauf ertönt eine Stimme aus den Himmeln, er hat gelogen. Also bereitet für ihn einen Ort des Feuers aus und öffnet für ihn ein Fenster zum Feuer. Die sengenden heißen Winde der Hölle hüllen ihn ein, als das Grab sich über ihm zuzieht und ihn zerdrückt, bis sein Brustkorb bricht unter der Kraft, sodass die Rippen der einen Seite mit denen der anderen Seite ineinander greifen. Möge Allah uns davor bewahren. Kannst du mal bitte gucken? Also, sodass die Rippen der einen Seite mit denen der anderen Seite ineinander greifen. Dann erscheint ihm eine Person mit einem hässlichen Gesicht und hässlicher Kleidung, einen verdorbenen Geruch verbreitend, die sagt, schlechte Nachrichten für dich, denn dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. Der Verstorbene sagt zu ihm, und für dich auch möge Allah dir schlechte Nachrichten bringen. Wer bist du, dessen Gesicht Schlechtes bedeutet? Die Person erwidert, ich bin deine schlechten Taten, worauf er schreit, Herr, lass die Stunde nicht geschehen. Warum? Weil er seinen Platz in Jahannam, in der Hölle sieht. Das ist ein Hadith, den der Prophet ﷺ nun bei dieser Beerdigung den Gefährten berichtet hat. Und hier erkennen wir, was passiert, wenn der Mensch stirbt. Das ist etwas Wunderschönes im Islam, diese detaillierte Beschreibung dessen, was passiert, wenn man stirbt. Ja, weil in vielen anderen Religionen oder Menschenbildern oder Weltbildern finden wir keine Details darüber. Was passiert denn mit mir, wenn ich nun sterbe? Wo komme ich denn hin? Wo gelange ich hin? Und der Islam, durch Koran und Sunna, erklärt einem sehr, sehr detailliert, natürlich nicht alles, aber doch sehr detailliert, was denn bitteschön passiert, wenn ein Mensch stirbt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben, möge Allah azza wa jal uns sterben lassen als Muslime und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, das Glaubensbekenntnis auszusprechen, wenn wir sterben. Etwas, was ich hier noch einmal hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass man nach drei Dingen gefragt wird. Was ist dein Herr? Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet oder was sagst du über diesen Mann, der zu dir geschickt wurde? Das sind die drei grundlegenden Fragen, die ein Mensch beantworten muss. Doch wichtig ist zu wissen, dass die Beantwortung dieser Fragen nicht erst im Grab geschieht, sondern im Grab wirst du nur noch zusammenfassend antworten, je nachdem, wie deine Antwort in deinem Leben war. Und man kann nicht einfach diese Antworten auswendig lernen. Mein Herr ist Allah, der Islam ist meine Religion, mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt habe ich es auswendig gelernt, das wiederhole ich jedes Mal, damit ich es auch nicht vergesse. oder ich schreibe es mir auf und nehme das Blatt mit. Das ist alles etwas, was Yawm al-Qiyamah bzw. im Grab nicht helfen wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Das heißt, Allah azza wa jal ist derjenige, der diejenigen, die Glauben standhaft machen wird. Also er wird derjenige sein, der dir hilft, richtig zu antworten. Und er ist derjenige, der dir auch nicht helfen wird, wenn du kein Kandidat bist, der die Hilfe verdient hat. Deswegen müssen wir uns fragen, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich sage, mein Herr ist Allah, meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um das zu verstehen, müssen wir die Fragen noch einmal verstehen. Was bedeutet, wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr bedeutet, wer ist derjenige, der das Sagen hat? Weil der Herr, Ar-Rabb, man Rabbuk, Ar-Rabb, ist derjenige, der das Sagen hat. Deswegen sagt man der Herr im Haus oder die Herrin im Haus und so weiter. Man sagt auch das Gleiche im Arabischen, Rabbul Bayt, Rabbatul Bayt, Rabbul Amal, der Herr auf der Arbeit, also derjenige, der das Sagen hat, der Chef. Das heißt, wer ist derjenige, man Rabbuk, wer ist dein Herr, bedeutet, wer ist derjenige, der das Sagen hat in deinem Leben? Und viele Menschen nehmen nicht Allah als Herrn, sondern sie nehmen sich selbst als Herr. Allah Azza wa Jalla sagte, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَهُ. Siehst du nicht, oder hast du nicht denjenigen gesehen, der als Gott seine eigene Neigung nimmt? Also er verehrt seine eigene Neigung und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ich mache das, was ich will. Dieser Mensch, der so lebt in seinem Leben, in diesseitigen Leben, ich mache das, was ich will. Keiner hat mir zu sagen, was ich zu tun habe, wie ich mich anziehe, was ich esse oder wie ich mich verhalte. Niemand. Derjenige wird im Grab nicht sagen können, Allah ist mein Herr, weil so hat er ja nie gelebt. Er muss schon erst einmal im Diesseits so leben, dass er im Grab sagen kann, mein Herr ist Allah, tabaraka wa ta'ala. Die zweite Frage war, was ist deine Religion? Ma dinuk. Das bedeutet, nach welchen Geboten oder wie lebst du dein Leben? Wie verrichtest du oder wie lebst du deine Tage in diesem Leben? Hältst du dich an die Gebote des Islams, dann ist deine Religion der Islam. Aber wenn du dich nicht an die Gebote des Islams hältst, wie willst du dann im Grab sagen, doch, doch, meine Religion ist der Islam? Du wirst es nicht aussprechen können. Du wirst es nicht aussprechen können. Und hier gefällt mir, einmal hat ein Sheikh gesagt, das muss man sich so vorstellen, wie jemand, der etwas gelernt hat, und er sagt, das liegt auf meiner Zunge, das war, aber er kommt nicht dazu, dass er es sagt. Er kommt nicht dazu. Warum kommt er nicht dazu? Weil er es nicht durch Taten im Leben ausgesprochen hat. Du musst es beantworten, diese Frage, in deinem Leben, im Diesseits, durch deine Taten. Wenn ich sage, mein Herr ist Allah, dann gehe ich auch beten. Jeder, der nicht betet, der sagt, mein Herr ist nicht Allah. Mein Herr bin ich selbst. Jeder, der sündigt und nicht bereut, der sagt nicht, meine Religion ist Islam, sondern der sagt, meine Religion ist meine Neigung, das, was ich will, ist meine Begierde. Und die dritte Frage, wer ist dein Prophet oder wer ist der, oder was sagst du über diesen Mann, der zu dir geschickt wurde? Mit anderen Worten, wer ist dein Vorbild in deinem Leben? Ist das Muhammad a.s. Das kannst du nicht sagen, wenn du ihn nicht als Vorbild tatsächlich in deinem Leben genommen hast. Wenn du sagst, mein Vorbild ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, aber du betest nicht so, wie er betet. Du verhältst dich nicht so, wie er sich verhalten hat. Du hast nicht so einen Charakter, wie er ihn hat. Da kann jetzt jemand kommen und sagen, ja, Sekunde mal, das ist ein Prophet. Ja, trotzdem ist es ein Mensch. Trotzdem können wir diesen Charakter erreichen. Natürlich nicht die Vollkommenheit des Propheten. Diese Vollkommenheit können wir nicht erreichen. Er war natürlich vollkommen als Mensch. Ansonsten ist der einzig Vollkommene Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der vollkommenste Mensch war unser Gesandter sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Also musst du versuchen, so gut es geht, ihn als Vorbild zu nehmen und zwar auch das umzusetzen und nicht nur mit Lippenbekenntnissen, ja, ja, natürlich, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und dann machst du Sachen, die der Prophet, alaihi salatu wasallam, nicht getan hat. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, barakallahu fikum, wenn wir uns vorbereiten wollen auf diesen Moment, der kommen wird, der wird kommen, wird bei mir kommen, er wird bei euch kommen, bei allen Menschen kommen, ob Muslim oder nicht Muslim. Jeder von uns wird irgendwann mal sich hinlegen oder wenn er nicht in einem Autounfall oder ein Flugzeug abstürzt, Allahu a'lam, wie Allah unser Tod vorgeschrieben hat, aber jeder wird sich hinlegen und seine letzten Atemzüge machen und er weiß ganz genau, okay, dieses Leben, die Tage, die sind jetzt fertig. Meine Tage sind, ich habe keinen weiteren Tag, ich werde jetzt sterben. Einige von uns, möge Allah uns verhelfen, unterstützen, dazu zu gehören, werden Allah erwähnen und werden ihn preisen, werden sagen, La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, werden das sagen. Andere werden nicht so sterben. Und hier gibt's eine Geschichte. Und zwar gab es mal einen frommen Menschen, einen gottesfürchtigen Menschen, der lebt in einem Hochhaus. Und über ihn wohnten Menschen, die Musik über alles liebten. Da wurde Musik gespielt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, nonstop. Und auf einmal eines Tages hörte er, wie da oben geschrien wird. Dann ist er hoch und hat gesagt, ist alles in Ordnung? Warum schreit ihr denn? Was ist denn los? Unser Vater liegt im Sterben. Und dann ist er in dieses Zimmer und er sah, wie dieser Vater dort im Sterben liegt. Und sie sagte, und er hörte, dass Musik spielt. Musik spielt immer noch. Dann sagt er, habt ihr denn keinen Koran? Hört doch lieber Koran als Musik. Dann haben sie gesagt, nein, wir haben keinen Koran. Ja, damals gab es noch Kassetten, als diese Geschichte erzählt wurde oder als diese Geschichte geschah. Der keine Kassetten, nein, wir haben keine Koran-Kassette. Stell dir vor, das waren Muslime. Ja. Es geht hier um Muslime. Es waren Muslime, in deren Häusern kein Koran zu finden ist. Da muss man sich mal vorstellen, wie die gelebt haben. Also ist er runter zu seiner Wohnung, hat Koran-Kassette geholt, ist wieder hoch, hat sie in den Kassettenrekorder reingelegt, abgespielt. Und ihr wisst, barakallahu fikum, wenn man im Sterben liegt, möge Allah uns ein gutes Ende geben, dann wird man bewusstlos und dann wacht man wieder auf, dass diese Trunkenheit des Todes, Sakaratul Maut. Der Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wahrlich, der Tod besitzt Trunkenheiten, also inna lil mauti la sakarat. Es ist anstrengend gewesen für ihn alayhi salatu wassalam, obwohl er der liebste Mensch bei Allah azza wa jal ist. Auf jeden Fall, dieser Mann nun war nun für eine kurze Zeit bewusstlos und ist aufgewacht von dieser Bewusstlosigkeit. Dann hörte er Koran und dann sagte er, nein, nein, ich will Musik. Und dann ist er gestorben. Seine letzten Worte waren, nein, nein, ich möchte Musik. Du kannst natürlich das nicht vorprogrammieren. Nein, nein, nein, also wenn ich sterbe, sage ich das und das. Nein. Die Regel lautet, du wirst so sterben, so wie du gelebt hast. Und du wirst so auferstehen, wie du gestorben bist. Stirbst du in der Disco, stehst du auf und du tanzt und du denkst, du bist immer noch in der Disco. Stirbst du, du bist betrunken, dann stehst du auf und du denkst, du hast immer noch Alkohol zum Trinken. Stirbst du und du bist am Beten, dann stehst du auf und du willst beten. Stirbst du und du liest Koran, dann wirst du aufstehen und du liest weiter Koran. Aber wie komme ich zu solch einem Tod? Wie komme ich zu einem schönen Ende, dass ich sterbe und ich gedenke Allah, dass ich sterbe und ich bete, dass ich sterbe und ich mache Gutes und nicht während einer Sünde? Wie macht man das? Indem man so eben entsprechend lebt. Wer in seinem Leben sagt, La ilaha illallah, wer das tagtäglich sagt, mehrere Male, der wird ein Kandidat sein dafür, dass er, während er stirbt, La ilaha illallah sagt. Dass seine letzten Worte La ilaha illallah sind. Und hier sagt, gibt es eine andere wahre Geschichte. Und zwar etwas früher als die erste Geschichte, zu Zeiten der großen Gelehrten, gab es einen, der im Sterben lag. Und seine Schüler kamen zu ihm. Und es ist die Sunna, dass wir den Verstorbenen erinnern, dass er La ilaha illallah sagt. Wie? Indem wir selbst La ilaha illallah sagen und Dhikr machen und so weiter und so fort, dass wir ihn erinnern, dass er selbst La ilaha illallah sagt. Und sie schämten sich, wir können ja unserem Sheikh jetzt nicht sagen, ja Sheikh, sag La ilaha illallah, das ist deren Lehrer. Dann haben sie gesagt, ja was machen wir denn, wie können wir denn ihn dazu führen, dass er La ilaha illallah sagt. Warum wollten die das? Weil Rasul alayhi salatu wassalam sagt, derjenige, dessen letzte Worte La ilaha illallah sind, gelangt ins Paradies. Und das können wir verstehen, indem Allah dich da zurechtleitet, weil das eben die Zusammenfassung deines Lebens ist. Dass du La ilaha illallah sagst, wenn du stirbst, ist die Zusammenfassung deines Lebens. So hast du eben gelebt, also bekommst du dieses Geschenk, dass du La ilaha illallah sagen kannst. Also haben sie sich gedacht, wisst ihr was? Es war ein Hadith-Wissenschaftler, dieser Imam, ihr Lehrer. Wir tun so, als ob wir die Überlieferungskette des Hadiths, derjenige, dessen letzte Worte La ilaha illallah sind, gelangt ins Paradies. Wir machen so, als ob die Überlieferungskette, der sagt, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, bis zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als ob wir sie vergessen hätten. Du fängst an, machst so, als ob du sie vergessen hast, und dann komme ich und mach so, als ob ich sie vergessen habe, dann wird unser Lehrer bestimmt sagen, okay, hör mal zu, es heißt so und so. Und dann sagt er ja die Überlieferungskette samt dem Hadith, samt der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also fing einer an, der sowieso sagte, das sowieso sagte und so weiter und so fort. Wie war das nochmal? Wer kam dann nochmal? Weißt du das? Ja, das war doch, der sagt, dass der gesagt hat. Also die Überlieferungskette. Wie war das nochmal? Der Imam hat nun gemerkt, aha, die brauchen Hilfe. Und so sind die Gelehrten, und so waren die Gefährten. Und so war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Bis zum letzten Atemzug haben sie zum Guten aufgerufen. Wie Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, als derjenige, nachdem er erstochen wurde, er wurde ja erstochen von Abu Lu'lu'a al-Majusi. Abu Lu'lu'a al-Majusi hat Umar ibn al-Khattab erstochen und dann wurde er natürlich in sein Zimmer gebracht und er lag da. Dann kam jemand rein, ein Mann, dessen Kleidung zu lang war unter dem Knöchel. Die Kleidung war unter dem Knöchel. Und Umar ibn al-Khattab sah das und dann sagte, heb deine Kleidung hoch. Der Mann ist am Sterben. Der wurde gerade erstochen. Und dann sieht er jemand wie etwas, eine Kleidung unter den Knöchel, weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, alles was unter dem Knöchel ist, ist in der Hölle. Das gilt natürlich für Männer, nicht für Frauen. Ja, und deswegen müssen ja die Männer ihre Kleidung über den Knöchel haben und nicht bis unter den Knöchel. Umar ibn al-Khattab ist am Sterben und er sieht das und er sagt es trotzdem. Er sagt nicht, ach, mir doch egal, ich bin gerade am Sterben, ich kümmere mich jetzt mal um mich selbst. Nein. Und so war auch dieser Gelehrt. Er hat gesagt, ihr meint den Hadith, den der und der überliefert hat, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, dessen letzte Worte La ilaha illallah, und er hat kein Wort dazu gesagt und ist gestorben. Da fehlt ja noch was. Sind, kommt ins Paradies, fehlt ja noch. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah, hat er nicht mehr gesagt. Ist er schon gestorben. Sein letztes Wort war la ilaha illallah. Wie kommt man dazu? Dazu kommt man, barakallahu fikum, dazu kommt man, indem man im Leben, in seinem Leben oft La ilaha illallah sagt. Indem man Koran liest, indem man Allah anbetet. Das heißt, wenn du möchtest, dass du stirbst und du sagst La ilaha illallah, dann musst du dafür sorgen, dass du in deinem Leben die ganze Zeit La ilaha illallah sagst. dass du regelmäßig betest, dass du regelmäßig fastest, dass du regelmäßig Koran liest und so weiter und so fort. Das ist der Weg, wie wir dann bi'idhnillahi ta'ala ein gutes Ende bekommen. Und das ist natürlich der Weg, wie wir dann im Grab ein schönes Leben haben. Im Grab, barakallahu fikum, gibt es eine Eigenschaft, vor der kein Mensch entrinnen kann. Und das ist Dhammatul Qabr. Dhammatul Qabr geschieht bei jedem, ob gottesfürchtig oder nicht gottesfürchtig. Das andere in diesem Hadith ist, dass das Grab eng bleibt. Aber dieses Dhammatul Qabr, also dieses Zusammenführen des Grabes für einen kurzen Augenblick oder auch länger, wenn man schlecht war, da muss jeder durch. Nur das beim Gläubigen, dass er das nicht als brutalen Schmerz empfindet, wie einige Gelehrte gesagt haben, sondern wie ein Piekser oder wie ein kleiner Schmerz, aber nicht mehr. Das ist Fitnatul Qabr, die Frage, die Prüfung im Grab, die Dhammatul Qabr, dieses Zusammendrücken im Grab. Und danach natürlich, je nachdem, wie du gelebt hast, ob dein Grab ein Garten des Paradieses wird oder eine Kluft der Hölle. Je nachdem, wie du eben gelebt hast. Das war also dieser etwas längere Hadith über die Geschehnisse im Grab. Natürlich gibt es noch vieles anderes, aber es ging ja darum, dass durch diese Prüfungen im Grab die Sünden getilgt werden. Ja, sollte das natürlich nicht ausreichen, dann geht es weiter. Yawmul Qiyamah. Es bleibt noch der dritte Punkt, und zwar was dem Verstorbenen an guten Taten geschenkt wird. Das sehen wir inshallah das nächste Mal bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns helfen, La ilaha illallah als letzte Worte in unserem Leben auszusprechen. Und möge Allah Azza wa Jal unsere Gräber zu Gärten des Paradieses machen und unsere Gräber nicht zu Kluften der Hölle machen. Und möge Allah Azza wa Jal uns vergeben und uns den Eintritt ins Paradies gewähren, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Prüfung und ohne vorherige Rechenschaft. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين.